Splash! Hustensafthaus! Turn up! Rich Gang! Ich trag Designermarken, denn der Boy ist Rich Gang. Gucci dran am Kleiderhaken, denn der Boy ist Rich Gang. Ich trag Designermarken, denn der Boy ist Rich Gang. Gucci dran am Kleiderhaken, denn der Boy ist Rich Gang. Ich trag Designermarken, denn der Boy ist Rich Gang. Gucci dran am Kleiderhaken, denn der Boy ist Rich Gang. Ich trag Designermarken, denn der Boy ist Rich Gang. Gucci dran am Kleiderhaken, denn der Boy ist Rich Gang. Dieser Boy ist Rich Gang, weil ich eine Bitch bang. Ich hab keine Zeit für Arbeit, weil ich mit der Gang hang. Bang, bang. Die Choppers sind geladen, wie Bin Laden bin ich ein G. Louis V, cool wie nie zuvor. Mein Eau de Toilette ist von Dior, Bitch oder Chanel. Ich mache mein Paper schnell. Präsidenten Suite im Luxushotel Nobel. Preise will ich für mein Lebenswerk. Dank Louis Vuitton wird dieses Leben hier erst lebenswert. Auf dem Herd koch ich diese Bricks ab. Ich vertick die Pillen, doch ich meine keine Tic-Tacs. Big Butts. Ich bin covered in die YOLO Girls. Hustensaft Jüngling ist beliebt dank seinen Polo-Shirts, Polo-Hemden, Polo-Hoodies, aber niemals RLX. Ist kein Pferd drauf auf dem T-Shirt, dann find ich das ärgerlich. Shoutouts gehen raus an Gucci Mane und Migos Squad, denn ich bin young and rich, so wie diese Migos Squad. Ich trag Designermarken, denn der Boy ist Rich Gang. Gucci dran am Kleiderhaken, denn der Boy ist Rich Gang. Ich trag Designermarken, denn der Boy ist Rich Gang. Gucci dran am Kleiderhaken, denn der Boy ist Rich Gang. Ich trag Designermarken, denn der Boy ist Rich Gang. Gucci dran am Kleiderhaken, denn der Boy ist Rich Gang. Rich Gang, Rich Gang, Rich Gang, Rich Gang. Gucci dran am Kleiderhaken, denn der Boy ist Rich Gang. Brr, brr, brr, skrr, brr, brr. Hustensaft aus, Swag, turn up! Cheer, cheer, cheer, cheer! Swag! Turn up! Rich Youngling! Cheer! Swag, swag, swag, swag! Powder! Turn up!